gotta find him now. I gotta be a man. I gotta find him now. I gotta be a man. I gotta be a man. They wanna take me down.

Volume 2. Computer. Volume 2. Computer. Processor.

synchron sein müssen. Erstmal stellen wir uns nebeneinander mit ein bisschen Abstand auf. Dann heben wir die Arme. Sie müssen einen rechten Winkel zum Körper bilden. Dann die Arme wechseln und 3 Schritte aufeinander zu. Jetzt das Bein anziehen und die Fäuste ballen. Hast du gesehen? Das war ein Ausfallschritt mit gestrecktem äußeren Bein. Die Ferse steht in der Luft und gleichzeitig punkten die Zeigefinger, aber nur mit der Fingerspitze. Bin Sebastian Hertha, bin ich der Ballerina. Hass ist die größte Anerkennung von Ruhm. Umso mehr euch hassen, umso besser seid ihr. Umso mehr euch hassen, umso besser seid ihr.

talking.